SWR 2 Hörspiel am Bloomsday. James Joyce, Ulysses. SWR 2, es geht weiter am Bloomsday 2012 mit dem 13. Teil des Hörspiels Ulysses nach James Joyce. Dieses Kapitel nannte Joyce in einer Strukturskizze Nausikaa. Der Titel verweist auf den Gesang in der Odyssee des Homer, als Odysseus auf der Insel des Königs Alkinos nach seinen Irrfahrten strandet. Des Königs Tochter Nausikaa vertreibt sich dort mit ihrem Gefolge beim Ballspiel die Zeit. Sie hat keine Angst vor dem plötzlich auftauchenden Fremden, der ihre Schönheit preist, und nimmt ihn mit in den Palast, wo er sich schließlich als lang vermisster Herrscher von Ithaka zu erkennen gibt. Gleich Odysseus ruht sich auch Leopold Blum müde am Strand aus. Es ist 20 Uhr am 16. Juni 1904 und die Dämmerung setzt ein. Blum hat einen anstrengenden Tag hinter sich. Nach der Beerdigung von Paddy Dignam, dessen Herzinfarkt der Trunksucht geschuldet ist, ging Blum seiner Arbeit nach und versuchte, eine Anzeige in der Dubliner Regionalpresse unterzubringen. Bei seinen Bemühungen, Dignams hilfsbedürftiger Familie mit einem Rechtsbeistand zu unterstützen, entkam er, der liberale und umsichtige Ire mosaischer Glaubensabstammung, nur mit knapper Not einem angetrunkenen, antisemitisch und irisch-nationalistisch aufgehetzten Mob. Außerdem haben ihn die Gedanken an seine Frau nicht losgelassen. Er vermutet, dass sie am Nachmittag mit ihrem Konzertmanager Blasis Boylan Ehebruch beging. Die Nausikaa dieses Kapitels ist die schöne Gertie McDowell. Sie träumt von der großen romantischen Liebe und hat sich ebenfalls am Strand mit ihren Freundinnen eingefunden. Zur gleichen Zeit wird eine katholische Messe in der nahegelegenen Kirche abgehalten und findet ein Feuerwerk statt. Zwischen Blum und Gertie wird sich in dieser Dämmerstunde eine erotisch aufgeladene Verführungsszene abspielen. Hören Sie nun Ulysses, Hörspiel nach James Joyce, Teil 13, Nausikaa. Those girls, dear girls, those lovely seaside girls. Tommy! You fall in love, of course, upon the spot, but not with one girl, always with a lot. Jackie! Come here, Jackie! Na, warte, wenn ich dich kriege. Tommy, komm her! Der Sommerabend hatte begonnen, die Welt in seine geheimnisvolle Umarmung zu nehmen. Fern, weit im Westen, ging die Sonne unter und die letzte Glut des nur allzu schnell entschwindenden Tages weilte lieblich noch auf See und Strand, auf dem stolzen Vorgebirge des guten alten Horth, der wie eh und je über den Wassern der Bucht wachte, auf den unkrautbewachsenen Felsen des Gestades von Sandy Mount und, nicht zuletzt, auf dem stillen Kirchlein, von dem von Zeit zu Zeit die Stimme des Gebets entströmte, hinaus in die Stille und hinauf zu ihr, die da ewig ist, ein Leuchtfeuer in ihrem reinen Strahlenglanze, dem sturmumtosten Menschenherzen, Maria, Stern des Meers. Die drei Freundinnen saßen auf den Felsen und freuten sich der Abendstimmung und der Luft, die frisch war, doch nicht zu fröstelig. Gar oft und manches Mal drängte es sie, dort hinauszukommen, zu ihrem Lieblingswinkel und ein gemütliches Schwätzchen zu halten, neben den funkelnden Wellen und weibliche Dinge zu bereden. Sissy Caffrey und Edie Boardman mit dem Baby im Kinderwagen und Tommy und Jackie Caffrey. Zwei kleine, grausköpfige Jungen, die Matrosenanzüge trugen und passende Mützen dazu und auf beiden gedruckt den Namen SMS Belial. Denn Tommy und Jackie Caffrey waren Zwillinge, kaum 4 Jahre alt und sehr laute und verzogene Zwillinge mitunter. Doch bei alledem waren sie allerliebste kleine Kerlchen mit hellen, fröhlichen Gesichtern und gewinnendem Wesen. Sie wühlten im Sand mit ihren Schaufeln und Eimerchen und bauten Burgen, wie Kinder das gerne tun, oder spielten mit ihrem dicken, bunten Ball glücklich den langen, lieben Tag. Und Edie Boardman schaukelte das pausbäckige Baby hin und her in seinem Kinderwagen, während der kleine Mann darin recht wacker krähte vor Vergnügen. Er war erst 11 Monate und 9 Tage alt und fing gerade an, obschon noch ein winziges Watschelchen, seine ersten Babyworte zu lallen. Sissy Caffrey beugte sich über ihn, um ihm die dicken kleinen Bäckchen zu tätscheln und das niedliche Grübchen in seinem Kinn. »Ei, ei, kleines Baby«, sagte Sissy Caffrey. »Ei, ei, kleines Baby. Und sag mal ganz schön, ich will einen Schluck Wasser.« Und das Baby plapperte ihr nach. »Lill, alluk, lalla.« Sissy Caffrey herzte das kleine Bürschchen, denn sie hatte Kinder ganz schrecklich gern und sehr viel Geduld mit den kleinen Duldern. Und Tommy Caffrey war nie dazu zu bringen, sein Rizinusöl zu nehmen, wenn es nicht Sissy Caffrey war, die ihm die Nase zuhielt und ihm den knusprigen Knust von braunem Brot mit goldenem Sirup darauf versprach. Welche Überredungskraft das Mädchen hatte! Doch just in diesem Augenblick war ein kleiner Streit zwischen Master Tommy und Master Jackie ausgebrochen. Jungen sind nun einmal Jungen und unsere beiden Zwillinge bildeten keine Ausnahme von dieser goldenen Regel. Der Zankapfel war eine gewisse Sandburg, die Master Jackie gebaut hatte, und Master Tommy bestand nun partout darauf, dass sie architektonisch verbessert werden müsse, und zwar durch ein Vorderportal, wie der Martello-Turm eins hatte. »Komm hierher, Tommy«, rief seine Schwester gebieterisch. »Tommy, komm her!« »Auf der Stelle! Und du, Jackie, schäm dich, den armen Tommy derart in den schmutzigen Sand zu werfen.« »Na, warte!« »Warte nur, wenn ich dich kriege!« Doch Sissy besaß eine vollendete Meisterschaft in der Kunst, über des Lebens kleine Kümmernisse hinweg zu trösten. Sie legte dem kleinen Seemann den Arm um die Schulter und schmeichelte im gewinnenden Ton. »Wie heißt der kleine Mann? Zeigt er uns, was er kann?« »Erzähl uns, wer dein Liebling ist«, sprach Edie Boardman. »Ist Sissy dein Liebling?« »Nö«, sagte Tommy tränenvoll. »Ist Edie Boardman dein Liebling?« »Nö«, sagte Tommy. »Ich weiß«, sagte Edie Boardman, nicht gar zu liebenswürdig mit einem schelmischen Blick aus ihren kurzsichtigen Augen, »ich weiß, wer Tommys Liebling ist. Gertie ist Tommys Liebling.« »Nö«, sagte Tommy und war nah daran, in Tränen auszubrechen. Aber wer war Gertie? Gertie McDowell, die unweit von ihren Gespielinnen saß, in Gedanken verloren, den Blick in die weite Ferne gerichtet, war wirklich und wahrhaftig ein Muster liebreizender junger irischer Weiblichkeit und so schön anzuschauen, wie man es sich nur wünschen konnte. Schön nannten sie alle, die sie kannten, obschon sie, wie ihre Verwandten oft sagten, mehr eine Gildrap als eine McDowell war. Ihre Gestalt war schlank und anmutig, ja, sie neigte fast ein wenig zur Zerbrechlichkeit. Aber das gute Eisenpräparat, das sie kürzlich genommen, hatte ihr überaus gut getan. Viel besser als die Witwe Welch Frauenpillen. Und auch der Ausfluss, den sie immer bekam, hatte nachgelassen und das ewige Müdesein. Hätte ein freundlich Geschick es gewollt, dass sie als Edelfräulein von hohem Rang mit eigenem Besitz wäre geboren worden, und hätte sie nur die Wohltat einer guten Erziehung empfangen, Gertie McDowell hätte gar leicht neben jeder Dame im Lande bestehen können und wäre vielleicht in herrlichen Gewändern einhergeschritten. Die Stirn mit Juwelen geschmückt und zu den Füßen patrizische Freier, die miteinander gewetteifert hätten, ihr Huldigungen darzubringen. Vielleicht war es dies, die Liebe, die hätte können sein, was den sanften Zügen ihres Gesichts mitunter einen Ausdruck verlieh, erfüllt von unterdrückter innerer Spannung, welche den schönen Augen etwas seltsam Sehnsuchtsvolles mitteilte, einen Zauber, dem nur wenige widerstehen konnten. Doch Gerties krönender Ruhm war ihr Reichtum an wundervollem Haar. Es war dunkelbraun und hatte natürliche Wellen. Sie hatte es grad an diesem Morgen geschnitten, weil doch Neumond war, und es ruschelte sich um ihren hübschen Kopf in einer schieren Überfülle üppiger Büschel, und ebenfalls geschnitten hatte sie sich die Nägel. Donnerstags bringt das Reichtum. Und eben jetzt, als ihr bei Edies Worten eine verräterische Röte, köstlich wie die zarteste Rosenblüte, in die Wangen stieg, sah sie so lieblich aus in ihrer süßen, mädchenhaften Scheu, dass mit Gewisslichkeit Gottes schönes Irland nicht ihresgleichen hegte. Einen Augenblick lang war sie still, mit ziemlich traurig niedergeschlagenen Augen. Sie schickte sich an, eine patzige Antwort zu geben. Doch irgendetwas hielt die Worte auf ihrer Zunge zurück. Ein inneres Bedürfnis drängte sie zu sprechen, Würde aber gebot ihr zu schweigen. Die hübschen Lippen rümpften sich kurze Zeit zu einem Schmollen, doch dann blickte sie auf und brach in ein heiteres kleines Lachen aus, das die ganze Frische eines jungen Maimorgens in sich trug. Sie wusste recht wohl, besser wusste es keiner, was die schieläugige Edi das hatte sagen lassen. Das wegen ihm, dass er nämlich kühler geworden wäre in seinen Aufmerksamkeiten, wo es doch bloß ein einfacher Streit unter Liebenden gewesen war. Das war ja bloß das Übliche, dass sich jemand die Nase verrenkte wegen dem Jungen, der das Fahrrad hatte und immer unter ihrem Fenster auf- und abfuhr. Nur hielt ihn sein Vater jetzt abends dauernd zu Hause, wo er stramm studieren musste, um bei der Zwischenprüfung, die gerade lief, ein Stipendium zu kriegen, weil er dann nämlich aufs Trinity College wollte und Doktor werden, wenn er mit der Schule fertig war. Wie sein Bruder W.E. Wiley, der bei den Fahrradrennen der Trinity College Universität mitfuhr. Im Moment kümmerte es ihn ja vielleicht nicht besonders, was sie empfand. Die dumpfe, schmerzende Leere in ihrem Herzen manchmal, die sie bis ins Innerste durchdrang. Doch er war ja noch jung und vielleicht lernte er noch bei Zeiten, sie zu lieben. Gertie war schlicht, doch mit dem instinktiven Geschmack einer Verehrerin der Göttin Mode gekleidet. Sie trug ein kokettes, allerliebstes Hütchen aus breitblättrigem Niggerstroh, das einen kontrastreichen Untersaum aus eiblauer Chenille hatte und seitlich eine im Ton dazu passende Schmetterlingsschleife. Ihre Schuhe waren das Neueste an Fußbekleidung. Edie Boardman tat sich viel darauf zugute, dass sie sehr petite war. Doch nie und nimmer hatte sie ein Füßchen wie Gertie McDowell, Größe 5. Ruckedickuck, die rechte Braut sitzt noch daheim. Mit Lacklederkappen und einer feschen Schnalle auf ihrem hochgewölbten Spann. Was die Untersachen betraf, so waren sie Gerties Hauptsorge. Sie besaß 4 feine Garnituren mit wahnsinnig niedlicher Stickerei. 3 lange und kurze Nachthemden extra und alle hatten verschiedenfarbige Bänder. Rosen, rosa, blass, blau, mauve und erbsengrün. Und sie hängte sie selber an die Luft und bläute sie, wenn sie von der Wäsche nach Hause kamen, und bügelte sie. Man musste unbedingt ein bisschen Blau an sich haben, weil das Grün, das sie an dem Tag vor einer Woche getragen hatte, das hatte ihr Unglück gebracht, weil sein Vater ihn reingeholt hatte, damit er für das Zwischenprüfungsstipendium büffeln sollte, und weil sie doch dachte, er wäre vielleicht doch draußen, weil, wie sie sich anzog an dem Morgen, da wäre sie fast verkehrt herum in das alte Paar geschlüpft, nämlich die Innenseite außen, und das bedeutete Glück und dass sich Liebende treffen, wenn man so Sachen verkehrt herum anzog. Das heißt, wenn nicht grad Freitag war. Und doch, dieser angespannte Ausdruck auf ihrem Gesicht, ein nagender Kummer liegt die ganze Zeit schon darin. Ihre ganze Seele liegt in ihren Augen und Welten würde sie hingeben, um jetzt in der Abgeschiedenheit ihres vertrauten Kämmerleins zu sein, wo sie die Tränen fließen lassen und sich einmal richtig ausweinen konnte und ihre aufgestauten Gefühle erleichtern. Freilich auch nicht zu sehr, denn sie wusste vom Spiegel, wie weit sie gehen durfte beim Weinen, wenn es noch nett aussehen sollte. »Du siehst entzückend aus, Gertie«, sagte der Spiegel. Das bleichliche Abendlicht fällt auf ein Gesicht, unendlich traurig und verlangend. Gertie McDowell sehnt sich umsonst. Ja, sie hatte vom ersten Augenblick an gewusst, dass ihr Tagtraum, eine Hochzeit wird ausgerichtet und die Hochzeitsglocken läuten für Mrs. Reggie Wiley, TCD, weil diejenige, die den älteren Bruder heiratete, die würde nämlich Mrs. Wiley sein. Und Mrs. Gertrude Wiley trug ein prächtiges graues Kleid in der Gesellschaftsspalte mit kostbarem Blaufuchsbesatz, dass dieser Tagtraum nie Wirklichkeit werden würde. Er war zu jung, um zu verstehen. Er wollte nicht an die Liebe glauben, das Geburtsrecht einer Frau. Und während Edie Boardman mit kleinen Tommy hinter dem Kinderwagen war, dachte sie nur noch daran, ob der Tag wohl jemals kommen würde, da sie sich seine kleine Frau nennen könnte. Dann mochten sie ruhig über sie herziehen, bis sie schwarz wurden. Auch Bertha Supple und Edie, der Feuerspeier. Denn im November würde sie schon 21 sein. Sie würde für sein leibliches Wohl sorgen, dass es ihm an nichts fehlte. Denn Gertie war fraulich klug und wusste, dass ein richtiger Mann es liebte, eine gemütliche Häuslichkeit um sich zu haben. Ihre just bis zur Goldbräune gebackenen Pfannkuchen und der Königin Anne-Pudding mit seiner köstlichen Sahnigkeit hatten ihr von allen goldene Meinungen eingetragen, weil sie auch im Feueranmachen eine glückliche Hand besaß. Man streut das feine, selbst aufgehende Mehl und rührt immer in derselben Richtung. Und dann schlägt man Milch und Zucker zu Sahne und mit dem Schneebesen das Eiweiß. Ach ja. Und dann würden sie ein wunderschön eingerichtetes Wohnzimmer haben, mit Bildern und Stichen. Und der Fotografie von Großpapa Giltraps reizendem Hund Gary Owen, der ja fast reden konnte, so menschlich war er. Und mit Chintzbezügen für die Stühle und dem silbernen Toastständer, den es bei Cleary im Sommerschlussverkauf gab, wie man ihn in vornehmen Häusern hat. Er würde groß sein, mit breiten Schultern. Sie hatte sich immer schon große Männer zum Ehegefährten gewünscht, mit schimmernden, weißen Zähnen unter dem sorgfältig gepflegten Bürstenschnurrbart. Und für die Flitterwochen würden sie auf den Kontinent gehen. 3 herrliche Wochen. Und dann, wenn sie sich in einem hübschen, schnuggeligen und kuscheligen kleinen, heimeligen Häuschen niedergelassen hatten, würden sie jeden Morgen beide zusammen frühstücken. Einfach, aber gut. Sie beide ganz allein. Und bevor er dann ins Geschäft ging, würde er sein teures kleines Weibchen so richtig von Herzen in die Arme nehmen und ihr einen Moment ganz tief in die Augen blicken. Edie Boardman fragte Tom Caffrey, ob er endlich fertig wäre. Und er sagte ja. Und so knöpfte sie ihm die kleinen Knickerbocker zu und sagte ihm, nun solle er laufen und mit Jackie spielen und ja recht artig sein und keinen Streit anfangen. Aber Tommy sagte, er wolle den Ball haben und Edie sagte nein, weil Baby jetzt mit dem Ball spiele. Und wenn er ihn nehme, dann gäbe es Sänge. Aber Tommy sagte, es wäre sein Ball und seinen Ball wolle er haben. Und er stampfte auf den Boden, also war das zu glauben. So ein Racker. Tommy! Ich hätte nicht übel Lust, ihm eins draufzugeben, sagte sie. Und zwar wohin, das brauche ich wohl nicht zu sagen. Those girls, dear girls, those lovely seaside girls. Tommy! All dimples, smiles and curls, your hair it simply whirls. Ich hätte nicht übel Lust, ihm eins draufzugeben. Lace and grace and lots of face, those pretty little seaside girls. Tommy! Tommy? Gleich gibt's was auf dem Pipapodex. Gertie McDowell senkte den Kopf und wurde richtig rot bei dem Gedanken, dass Sissy so laut einen so wenig damenhaften Ausdruck gebrauchte. Sie hätte sich selber eher zu Tode geschämt und erglühte tief rosenrot. Und Edie Boardman sagte, ganz bestimmt hätte der Herr dort gegenüber gehört, was sie gesagt hatte, aber das scherte Sissy einen Pfifferling. Soll er ruhig? Sie warf schnippisch den Kopf zurück und reckte das pikante Näschen. Von mir aus kann er sofort dasselbe kriegen, und zwar auf dieselbe Stelle. Tollkopf Sis mit ihren krausen, schwarzen Puppenlocken. Manchmal musste man direkt über sie lachen. Zum Beispiel, wenn sie einen fragte, ob man noch etwas chinesischen Tee und Bärmarmelade haben wolle. Und wenn sie sich mit roter Tinte die Krüge und die Männergesichter auf die Nägel malte, dann konnte man sich glatt totlachen. Oder wenn sie mal wohin wollte, ihr wisst schon, dann sagte sie, sie müsste mal schnell weg und einen Besuch bei Miss White machen. Das war so echt Sissylein. Oh, und werdet ihr jeden Abend vergessen, wo sie sich mit ihres Vaters Anzug und Hut verkleidet und sich mit angekohltem Kork ein Schnurrbart gemalt hatte und die Tritonville Road hinunterstolzierte, eine Zigarette paffend? Was solche Späße betraf, nahm es so leicht keiner mit ihr auf. Aber sie war zugleich die Aufrichtigkeit in Person, eins der tapfersten und treuesten Herzen, die der Himmel je erschuf. Keins von diesen doppelgesichtigen Dingern, die zu süß sind, um noch bekömmlich zu sein. Und dann trug der Wind auf einmal den Klang von Stimmen herüber und den schallenden Jubelgesang der Orgel. Es war die Andacht der Temperenzler, geleitet von seiner Hochwürden dem Missionar John Hughes, S.J. Rosenkranz, Predigt und Segen des Allerheiligsten Sakraments. Sie waren dort alle versammelt, ohne Unterschied der Gesellschaftsklasse. Und das zu sehen war schon ein höchst erbauliches Schauspiel. In der schlichten Weihestätte am Gestade des Meers, still nach den Stürmen dieser bösen Welt, knieten sie zu Füßen der Unbefleckten, sangen die Litanei unserer lieben Frau von Loreto und flehten sie an, ihre Mittlerin zu sein, mit den alten, vertrauten Worten, Heilige Maria, heilige Jungfrau der Jungfrauen. Wie traurig das für Gertys Ohren klang. Wäre ihr Vater nur den Klauen des Dämons Alkohol entronnen, hätte er nur das Gelübde abgelegt oder jene Pülverchen genommen, die zur Heilung der Trunksucht in Pearson's Weekly standen, dann könnte sie jetzt vielleicht in ihre eigenen Putsche fahren und keine andere käme ihr gleich. Ja, sie war im häuslichen Kreise Zeugin von Gewalttätigkeiten gewesen, deren Ursache die Unmäßigkeit war, und hatte mit ansehen müssen, wie ihr eigener Vater, eine Beute der Dünste des Rausches, sich vollständig vergaß. Und wenn von all den Dingen, die Gertie kannte, eines absolut feststand, dann war es, dass der Mann, der seine Hand hebt, wieder eine Frau, es sei in Freundlichkeit und Milde denn, also dass der verdient, als das Allergemeinste vom Gemeinen gebrandmarkt zu werden. Und immer noch sangen die Stimmen ihr Flehen empor zur hochmächtigen Jungfrau, zur hochbarmherzigen Jungfrau, und Gertie, in Gedanken versunken, sah und hörte kaum mehr etwas von ihren Gefährtinnen oder den Zwillingen bei ihrem knabenhaften Possen oder dem Herrn, der dort hinten von Sandymount Green gekommen war und den Sissy Caffrey einen Mann nannte, der auch ganz so aussehe, wie er wäre, und der hier am Strand jetzt einen kurzen Spaziergang machte. Armer Vater, bei all seinen Fehlern liebte sie ihn doch immer noch. Wenn er »Sag mir, Marie, wie kann ich dich gewinnen?« oder »Mein Schatz, der wohnt in La Rochelle« sang und sie gedämpfte Herzmuscheln und Lattich zum Abendbrot hatten, mit Lazenbys Salatsauce, und wenn er mit Mr. Dignam, der so plötzlich gestorben war und begraben, Gott erbarme sich seiner, am Schlaganfall, »Der Mond ist aufgegangen«, sang. Am Geburtstag ihrer Mutter war das gewesen und Charlie war zu Hause in den Ferien und Tom und Mr. Dignam und Mrs. und Patsy und Freddy Dignam. Und sie wollten eine Gruppenaufnahme machen. Kein Mensch hätte gedacht, dass das Ende so nah war. Nun war er schon zur Ruhe gebettet. Und ihre Mutter hatte noch zu ihm gesagt, er solle sich das zur Warnung dienen lassen für sein ganzes Leben. Und er konnte nicht einmal mit zur Beerdigung gehen wegen seiner Gicht. Und sie musste in die Stadt laufen und ihm aus seinem Büro die Briefe und Muster von Catterbys Kork-Linoleum holen, erstklassige künstlerische Dessins, wie für einen Palast gemacht, absolut schrittfest, ein Schmuck für jedes gemütliche Heim. Die Zwillinge spielten jetzt in gebührender brüderlicher Eintracht miteinander, bis schließlich Master Jackie, der wirklich frech wie Oscar war, daran war nicht zu rütteln, den Ball in voller Absicht, so kräftig wie er nur konnte, hinunter zu den mit Seetang bewachsenen Felsen schoss. Es bedarf keiner Erwähnung, dass der arme Tommy nicht lange zögerte, seiner Bestürzung lauthals Ausdruck zu geben. Doch glücklicherweise kam der Herr in Schwarz, der dort einsam saß, galant zu Hilfe und fing den Ball auf. Unsere beiden Champions forderten ihr Spielzeug mit herzhaften Schreien ein, und um weiteren Ärger zu vermeiden, rief Sissy Caffrey dem Herrn zu, er möge doch ihr den Ball bitte zuwerfen. Der Herr zielte nun ein oder zweimal und warf ihn dann den Strand hinauf auf Sissy Caffrey zu. Doch er rollte den Abhang hinunter und blieb genau unter Gerties Rock liegen, unweit des kleinen Tümpels an den Felsen. Die Zwillinge schrien erneut danach und Sissy rief ihr zu, sie solle dem Ball einen Tritt geben und die beiden sich darum kabbeln lassen. Und so zog Gertie den Fuß zurück. Doch wünschte sie, der blöde Ball wäre nicht zu ihr heruntergerollt gekommen, und als sie nun danach trat, verfehlte sie ihn, und Edie und Sissy lachten. »Geht's daneben? Gleich nochmal versuchen«, sagte Edie Boardman. Gertie lächelte zustimmend und biss sich auf die Lippen. Ein delikates Rosa kroch in ihre hübsche Wange, doch sie war entschlossen, es ihnen zu zeigen, und so hob sie einfach ein wenig ihren Rock, nicht zu sehr, nur grad genug, und zielte gut und versetzte dem Ball einen ganz famosen Tritt. Und er flog dann auch in hohem Bogen los, und die Zwillinge wetzten hinterher hinunter zum Kieselstrand. Natürlich war es nichts anderes als reine Eifersucht, was sie trieb, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, weil der Herr gegenüber doch zusah. Sie spürte, wie das warme Erröten, ein Gefahrensignal stets bei Gertie McDowell, ihr hochwogend und flammend in die Wangen stieg. Bis dahin hatten sie nur ganz zufällige Blicke getauscht, doch jetzt wagte sie unter dem Rand ihres neuen Huts einen vollen Blick zu ihm hinüber. Und das Gesicht, das sie dort im Zwielicht sah, bleich und seltsam verzerrt, erschien ihr als das Traurigste, das sie je gesehen. Durch das offene Fenster der Kirche wurde der duftende Weihrauch herübergeweht und mit ihm die Reihe der duftenden Namen jener, die da empfangen ward ohne der Erbsünde Makel. Geistlich Gefäß, bitte für uns, ehrwürdig Gefäß, bitte für uns, Gefäß der unvergleichlichen Liebe, bitte für uns, o du mystische Rose. Und sorgenzerquälte Herzen weilten dort und Tagelöhne ums tägliche Brot und viele so in die Irre gegangen waren und ruhelos gewandert und die Augen nun nass vor Zerknirschung, doch um all dessen Willen doch hell auch in Hoffnung, denn der hochwürdige Vater Jutsch hatte ihnen gesagt, was der große heilige Bernhard in seinem berühmten Gebet an Maria gesprochen, von der Fürsprecherkraft der allerfrömmsten Jungfrau und wie es nimmermehr sei berichtet zu keinen Zeiten, dass jene, so ihren gar mächtigen Schutz erfleht, je seien im Stich gelassen worden von ihr. Die Zwillinge spielten nun wieder recht munter, sind doch die Kümmernisse der Kindheit nichts als flüchtige Sommerschauer. Sissy spielte mit Baby Boardman, bis es vor Freude krähte und die Patschhändchen in der Luft zusammenschlug. Kuckuck, rief sie hinter dem Verdeck des Kinderwagens. Und Edi fragte, wo denn wohl Sissy stecken möge, und dann tauchte Sissy plötzlich mit dem Kopf auf und rief »Ah!« Und mein Wort darauf, war das nun eine Freude für den kleinen Kerl. Und dann sagte sie zu ihm, er solle doch einmal »Papa« sagen. Na, sag »Papa, Baby, sag Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa«. Und Baby holte das Beste heraus, Papa zu sagen, denn es war sehr gescheit für seine 11 Monate, das sagten alle, und groß für sein Alter und ein Bild der Gesundheit, ein wirklich allerliebstes kleines Schnuggelchen. Und sicher würde aus ihm einmal etwas ganz Großes werden, sagten sie. Heia, ja, ja, heia. Sissy wischte ihm mit dem Schlabberlätzchen das Mündchen ab und wollte, dass er sich einmal richtig aufsetze und Papa sage. Doch als sie den Gurt aufmachte, da schrie sie laut auf, heiliger St. Dionysius, dass er ja ganz pitschnass wäre und sie müsste die halbe Decke unter ihm umdrehen und doppelt legen. Natürlich war seine kindliche Majestät ganz und gar nicht erbaut von diesen Toilettenformalitäten und tat es auch jedermann lauthals kund und zu wissen. Hebe, hebe, hebe, hebe, hebe. Und 2 dicke, große, liebe Tränen kullerten ihm die Wangen hinunter. Es war ganz zwecklos, das kleine Ding mit »Na, na, na, Baby, na« beruhigen zu wollen und ihm von den Hottepferdchen zu erzählen und wo denn die Puff-Puff-Eisenbahn wäre. Doch Sis, die allzeit das Richtige traf, gab ihm den Schnuller der Nuckelflasche in den Mund und da war der junge Heide ganz schnell wieder friedlich. Gertie wünschte inbrünstig, sie würden ihren kleinen Schreihals endlich nach Hause bringen und trockenlegen und ihr nicht weiter auf die Nerven fallen. Um die Zeit sollten sie wirklich nicht mehr draußen sein. Und die kleinen Zwillingsblagen ebenfalls. Sie blickte hinaus aufs weite Meer. Es war wie auf den Bildern, die der Mann immer auf das Pflaster malte, mit den vielen Buntkreiden. Und das war ja so ein Jammer auch, dass man die da so lassen musste, wo sie dann gleich wieder verwischt wurden alle. Der Abend und die heraufziehenden Wolken und das Bailey-Licht auf Hoth. Und dazu dann die Musik und der Duft des Weihrauchs, den sie in der Kirche verbrannten. Wie ein Hauch alles. Und während sie so hinausblickte, schlug ihr Herz auf einmal ticketack. Ja, es war sie, nach der er herüberschaute. Und es lag eine Bedeutung in seinem Blick. Seine Augen brannten in sie hinein, als wollten sie in ihr forschen, tief, ganz tief, und im Innersten ihrer Seele lesen. Wunderbare Augen waren es, herrlich ausdrucksvolle, doch konnte man ihnen auch trauen. Die Leute waren so seltsam oft. Sie konnte sofort an seinen dunklen Augen und seinem bleichen, geistvollen Gesicht erkennen, dass er ein Fremder war. Das leibhaftige Ebenbild des Fotos von Martin Harvey, das sie hatte, dem Matinee-Idol, bis auf den Schnurrbart. Was ihr aber sehr lieb war, denn sie schwärmte durchaus nicht für die Bühne wie Winnie Rippingham. Winnie Rippingham? Die unbedingt wollte, dass sie sich beide immer gleich kleiden sollten wegen irgend so einem Stück. Aber sie konnte nicht erkennen, ob er eine Adlernase hatte oder eine leicht retroussée von da aus, wo sie saß. Er war in tiefer Trauer, das konnte sie sehen. Und die Geschichte eines quälenden Kummers stand auf seinem Gesicht geschrieben. Welten hätte sie darum gegeben zu wissen, was es war. Er blickte so gebannt hinauf, so still. Und er hatte gesehen, wie sie den Ball trat. Und vielleicht konnte er auch die funkelnden Stahlschnallen ihrer Schuhe sehen, wenn sie die Beine so baumeln ließ, gedankenvoll mit den Spitzen nach unten. Sie war froh, dass irgendetwas ihr gesagt hatte, die durchsichtigen Strümpfe anzuziehen, weil sie doch dachte, Reggie Wiley könnte vielleicht draußen sein, aber das war jetzt weit weg. Hier war das, von dem sie so oft geträumt hatte. Er war es, auf den es ankam, und Freude erschien auf ihrem Gesicht, weil sie ihn wollte, weil sie instinktiv spürte, dass er ein Mann war wie kein anderer sonst. Das innerste Herz des Mädchenweibes öffnete sich ihm, ihrem Traumgemahl, denn sie wusste im Augenblick, dass er das war. Wenn er gelitten hatte, wenn mehr gegen ihn gesündigt worden war, als er selber gesündigt, ja, sogar, wenn er selbst ein Sünder gewesen war, ein böser Mensch. Es galt ihr nichts. Selbst wenn er Protestant war oder Methodist. Dann konnte sie ihn ja leicht bekehren, wenn er sie nur getreulich liebte. Es gab Wunden, die bedurften der Heilung mit Herzensbalsam. Sie war eine frauliche Frau, nicht unweiblich, wie die anderen flittrigen Mädchen, die er gekannt hatte, diese Radfahrerinnen, die dauernd zur Schau stellten, was sie nicht hatten. Und es verlangte sie nur danach, alles zu wissen, um alles zu verzeihen, wenn sie ihn dazu bringen konnte, sich in sie zu verlieben. Dazu bringen, das Vergangene zu vergessen, dann würde er sie vielleicht ganz zart umarmen, wie ein richtiger Mann, würde ihren sanften Körper an sich pressen und sie lieben. Sein teures Herzensmädchen, allein um ihre selbst willen. Zuflucht der Sünder, Trösterin der Betrübten, ora pro nobis. Gar wohl ist gesagt worden, wer da betet zu ihr im treuen, beständigen Glauben, nimmer verloren kann werden, noch verworfen. Und gar zu Recht auch heißt sie ein Hafen der Zuflucht für die Betrübten, wegen der 7 Schmerzen, die ihr doch selber das eigene Herz durchdrungen. Gertie konnte sich die ganze Szene in der Kirche ausmalen, die hell leuchtenden bunten Glasfenster, die Kerzen, die Blumen und die blauen Fahnen der Schwesternschaft der seligen Jungfrau, und Pater Conroy half Kanonikus O'Hanlon am Altar und trug Sachen herein und hinaus mit niedergeschlagenen Augen. Er sah fast wie ein Heiliger aus. Und sein Beichtstuhl war so still und sauber und dunkel. Und seine Hände waren richtig wie weißes Wachs. Und wenn sie jemals eine Nonne wurde, eine Dominikanerin, in denen ihrem weißen Habit, dann kam er vielleicht ja mal ins Kloster zur Novene des heiligen Dominikus. Damals, wie sie ihm davon erzählt hatte in der Beichte, rot geworden bis an die Haarwurzeln vor Angst, er könnte es sehen, da hatte er ihr gesagt, sie solle sich keine Kümmernisse machen deswegen, weil das bloß die Stimme der Natur wäre in ihr. Wir alle wären den Naturgesetzen unterworfen, hatte er gesagt. In diesem Leben, und dass das keine Sünde wäre, weil es nämlich aus der Natur des Weibes käme, die von Gott so eingerichtet worden wäre, hatte er gesagt. Und unsere gebenedeite Frau selbst hätte ja zu dem Erzengel Gabriel gesagt, mir geschehe nach deinem Wort. Er war ja so freundlich und heilig und fromm. Und fromm. Und oft schon hatte sie sich überlegt und gedacht, sie könnte ihm vielleicht eine schöne Teemütze machen mit Rüschen dran und einem gestickten Blumenmuster als Geschenk oder auch eine Uhr. Aber eine Uhr hatten sie schon, das hatte sie bemerkt, auf dem Kaminsims, weiß und golden und mit einem Kanarienvogel, der immer aus einem kleinen Häuschen kam und die Zeit ansagte an dem Tag, damals. Wie sie wegen den Blumen hinging, für die 40-stündige Anbetung, weil es doch wirklich schwer zu sagen war, was für ein Geschenk da in Frage kam, oder vielleicht ein Album mit kolorierten Ansichten von Dublin oder sonst einer Gegend? Die kleinen Zwillingsblagen konnten einen wirklich zur Weißglut bringen. Fing sie doch schon wieder zu kabbeln an und Jackie warf den Ball weit hinaus zum Meer hinunter und sie beide rannten hinterher. Kleine Affen, so gemein wie Gossenwasser. Die sollte sich mal jemand vorknöpfen und ihnen eine Abreibung verpassen, damit sie endlich parierten, die zwei beiden da. Jackie, Tommy! Und Sissy und Edie brüllten hinter ihnen her, sie sollten auf der Stelle zurückkommen, weil sie Angst hatten, die Flut könnte sie erreichen und dann ertränken sie. The boys observe the native thing in socks. They learn the time by looking at their clocks. Jackie? Those girls, those lovely seaside girls. Tommy, das war das letzte Mal, endgültig das letzte Mal. Those girls, those lovely seaside girls. Jackie, Tommy! Aber die dachten ja gar nicht dran. Die nicht. Und darum sagte Sissy, das wäre jetzt aber endgültig das letzte Mal, dass sie die hier mit rausgenommen hätte. Sie sprang auf und rief sie und rannte den Abhang hinunter an ihm vorbei und warf dabei ihr Haar hinter sich, das ja eine ganz gute Farbe hatte an sich, wenn es bloß etwas mehr gewesen wäre. Aber all der Krimskrams, den sie sich da dauernd am Reinschmieren war, davon wuchs es auch nicht länger, weil das einfach nicht natürlich war so und damit musste sie sich eben abfinden, da konnte man nichts machen. Sie rannte mit langen Gänserichschritten und es war glatt ein Wunder, dass sie sich nicht den Rock dabei aufriss an der Seite, der ihr viel zu knapp saß. Denn Sissy Caffrey hatte richtig etwas von einem Wildfang an sich und sie war eine Draufgängerin, so oft sie glaubte, sie hätte eine gute Gelegenheit, sich aufzuspielen. Und weil sie auch eine gute Läuferin war, rannte sie jetzt derart, dass er den ganzen Rand von ihrem Unterrock sehen konnte, beim Rennen und ihre mageren Schenkel ebenfalls, so weit rauf wie nur möglich. Es wäre ihr nur recht geschehen, wenn sie dabei gestolpert wäre über irgendetwas zufällig, wo sie doch mit Absicht diese hohen, gebogenen französischen Absätze trug, bloß um größer zu wirken und einen richtig schönen Purzelbaum geschlagen hätte. Tableau! Das wäre ja eine reizende Geschichte gewesen, für einen Herrn wie den, sowas mit anzusehen. Königin der Engel, Königin der Patriarchen, Königin der Propheten, der Heiligen All, beteten sie, Königin des allerheiligsten Rosenkranzes. Und dann übergab Pater Conroy dem Kanonikus O'Hanlon das Räucherfass und er legte hinein den Weihrauch und beräucherte das gesegnete Sakrament. Und Sissy Caffrey fing die beiden Zwillinge ein und es juckte sie, ihnen eine Ohrfeige zu verpassen, die sich gewaschen hatte. Doch tat sie es nicht, weil sie dachte, er könnte sie vielleicht beobachten. Aber niemals in ihrem ganzen Leben beging sie einen größeren Irrtum, denn Gertie konnte auch ohne hinüberzublicken sehen, dass er kein Auge von ihr wandte. Und dann gab Kanonikus O'Hanlon das Weihrauchfass an Pater Conroy zurück und kniete nieder und blickte empor zum gesegneten Sakrament und der Chor begann das Tandrum Ergo zu singen und sie schwang den Fuß her und hin im Takt, während die Musik zum Tantuma Gosa Kramentum anstieg und fiel. 3,11 hatte sie für die Strümpfe bezahlt bei Sparrow in der George Street am Dienstag. Nein, Montag. Montag vor Ostern und es war kein einziger Fleck darauf. Und deswegen guckte er andauernd herüber, weil sie durchsichtig waren. Nicht wegen Sissy ihren, den Blöden, die überhaupt keine Form hatten. So eine Unverschämtheit von ihr. Denn er hatte doch Augen im Kopf und konnte selber den Unterschied sehen. Gertie nahm nur für einen Augenblick den Hut ab, um sich das Haar zu richten. Und nie noch sah man einen hübscheren, einen feineren Kopf mit nussbraunen Flechten auf eines Mädchens Schultern. Eine strahlende kleine Vision, wahrhaftig, die einem fast die Sinne rauben konnte in ihrer Süße. So manch eine lange Meile hätte man reisen müssen, ehe man einen solchen Kopf und solches Haar gefunden. Fast konnte sie die jähe Glut der Bewunderung sehen, die als Antwort in seine Augen stieg und jeden Nerv in ihr zum Prickeln brachte. Sie setzte den Hut wieder auf, so dass sie unter ihm hervorlugen konnte und schwang ihren Schnallenschuh schneller, denn der Atem stockte ihr, als sie den Ausdruck in seinen Augen gewahrte. Er starrte sie an wie eine Schlange ihre Beute. Ihr Fraueninstinkt sagte ihr, dass sie den Teufel in ihm geweckt hatte. Und bei diesem Gedanken flutete ein brennendes Scharlachrot ihr von der Kehle zur Stirn, bis ihre liebliche Gesichtsfarbe ein herrliches Rosenrot geworden war. Auch Edie Boardman entging es nicht, denn sie schielte halb lächelnd durch ihre Brillengläser zu Gertie hinüber wie eine alte Jungfer und tat dabei so, als sei sie mit dem Baby beschäftigt. Eine reizbare kleine Stechmücke, das war sie und würde sie immer sein. Und daran lag es auch, dass keiner mit ihr auskam, wo sie ihre Nase andauernd in Sachen steckte, die sie nichts anging, und sie sagte, »Das möchte ich wohl wissen, was du jetzt gerade denkst.« »Wieso?« erwiderte Gertie mit einem Lächeln, das verstärkt wurde durch die allerweißesten Zähne. »Ich habe nur gerade überlegt, ob es wohl schon spät ist.« Weil sie inbrünstig wünschte, sie würden endlich die rotznasigen Zwillinge nach Hause schaffen und ihr Baby da rausnehmen. Deshalb bloß hatte sie die sanfte Andeutung gemacht, von wegen, dass es schon spät geworden wäre. Und als Sissy oben ankam, fragte Edie sie nach der Zeit. Und Miss Sissy mit ihrem losen Mundwerk sagte, es wäre Viertel nach Küssenszeit, höchste Zeit zum Wiederküssen. Aber Edie wollte es wissen, weil sie nämlich gesagt bekommen hatten, sie sollten ja früh wieder daheim sein. »Warte«, sagte Sissy. »Ich will mal meinen Onkel Peter da drüben fragen, wie spät es auf seiner Tic-Tac ist.« So ging sie hinüber, und als er sie kommen sah, konnte sie sehen, wie er die Hand aus der Tasche nahm, ganz nervös wurde und zur Kirche hinüberblickend mit seiner Uhrkette zu spielen begann. Obschon er eine leidenschaftliche Natur besaß, konnte Gertie doch sehen, dass er über eine ungeheure Selbstbeherrschung gebot. Einen Augenblick zuvor noch hatte er fasziniert dagesessen, von einer Lieblichkeit, die seinen Blick magisch anzog, und im nächsten schon war er ganz der ruhige Herr mit dem ernsten Gesicht, und Selbstbeherrschung drückte sich in jeder Linie seiner distinguierten Gestalt aus. Sissy sagte, er möge bitte entschuldigen und ob er ihr vielleicht sagen könnte, wie viel Uhr es genau sei, und Gertie konnte sehen, wie er die Taschenuhr zog, daran horchte und dann aufblickte und sich räusperte. Er sagte, es täte ihm sehr leid, seine Uhr wäre stehen geblieben, aber es müsste wohl schon nach 8 sein, weil die Sonne schon untergegangen wäre. Seine Stimme hatte einen gebildeten Klang, und obwohl er in gemessener Rede sprach, lag doch ein ganz leichtes Beben in den vollen Tönen. Sissy bedankte sich und kam mit herausgestreckter Zunge zurück und sagte, der Onkel hätte gesagt, sein Kraftwerk wäre pleite gegangen. Dann sangen sie die zweite Strophe des Tantum Ergo, und Kanonikus O'Hanlon stand wieder auf und beräucherte das gesegnete Sakrament und kniete wieder nieder, und er sagte zu Pater Conroy, die Blumen fingen gleich an zu brennen da von einer der Kerzen, und Pater Conroy stand auf und brachte sie in Ordnung, und sie konnte sehen, wie der Herr seine Uhr aufzog und an dem Werk horchte, und sie schwang das Bein stärker her und hin im Takt. Es wurde dunkler, aber er konnte noch sehen. Und er sah die ganze Zeit herüber, während er die Uhr aufzog oder was sonst immer mit ihr machte. Und dann steckte er sie wieder ein und steckte die Hände wieder in die Taschen. Sie fühlte, wie eine Art Schauer sie von oben bis unten überlief. Und als sie das Prickeln auf ihrer Kopfhaut spürte und jenen seltsamen Reiz in ihrem Korsett, da wusste sie, dass die Sache wiederkommen musste, weil es das letzte Mal auch so gewesen war, als sie sich das Haar gestutzt hatte wegen dem Mond. Seine dunklen Augen richteten sich wieder starr auf sie, tranken jede ihrer Konturen in sich hinein, in buchstäblicher Anbetung vor ihrem Schrein. Wenn jemals unverhohlene Bewunderung in eines Mannes leidenschaftlichem Blick gelegen hatte, so war sie dort in aller Deutlichkeit zu sehen, auf jenes Mannes Gesicht. Und sie gilt dir, Gertrude McDowell, und du weißt es. Edie machte sich langsam zum Aufbruch fertig, und es war auch hohe Zeit für sie, und Gertie merkte, dass die kleine Andeutung, die sie gemacht, die gewünschte Wirkung gehabt hatte. Denn es war noch ein langer Weg am Strand entlang bis zu der Stelle, wo sie den Kinderwagen hinaufschieben mussten. Und Sissy nahm den Zwillingen die Mützen ab und ordnete ihnen das Haar, bloß um sich selbst in Positur zu setzen, natürlich. Und Kanonikus O'Hanlon stand auf in seinem Chormantel, der ihm hochrutschte im Nacken, und Pater Conroy reichte ihm die Karte zum Ablesen, und er las laut »Panem de coelo praestitisti eis«. Und Edie und Sissy redeten die ganze Zeit über die Zeit und fragten sie, aber Gertie konnte ihnen mit gleicher Münze heimzahlen, und sie antwortete schlicht, mit verletzender Höflichkeit, und da fragte Edie sie, ob ihr vielleicht das Herz gebrochen wäre, weil ihr Liebster sie sitzen gelassen hätte. Gertie zuckte scharf zusammen. Ein kurzer, kalter Strahl schoss aus ihren Augen. Der Bende sprach von grenzenloser Verachtung. Das hatte gesessen. Oh ja, das traf tief. Denn Edie hatte ihre ganz eigene, ruhige Art, derartige Sachen zu sagen, von denen sie wusste, dass sie verwunden würden. So eine garstige kleine Katze, wie sie war. Gerties Lippen teilten sich rasch, um das Wort zu formen, doch sie kämpfte das Schluchzen nieder, das ihr in der Kehle hochstieg, einer Kehle so zart, so makellos, so schön gestaltet, dass gar wohl ein Künstler von ihr hätte träumen können. Sie hatte ihn mehr geliebt, als er wusste. Ein leichtherziger Betrüger und wankelmütig, wie alle seines Geschlechts, würde er niemals begreifen, was er ihr bedeutet hatte. Und für einen Moment füllten die blauen Augen der jähe, stechende Reiz von Tränen. Die Blicke der beiden musterten sie erbarmungslos, doch mit tapferer Anstrengung funkelte sie Sympathie zurück, als sie ihnen deutlich sichtbar ihrer neuen Eroberung einen Blick zuwarf. »Oh«, antwortete Gertie blitzschnell und lachte, und der stolze Kopf flammte empor. »Oh, ich kann meine Angel nach jedem auswerfen, den ich will, weil wir nämlich Schaltjahr haben.« Ihre Worte klangen kristallklar hinaus, melodischer als das Gurren der Ringeltaube, aber sie schnitten eisig in die Stille. Es war ein Etwas in ihrer jungen Stimme, das sagte, dass sie keine war, mit der man nur so obenhin sein Spiel trieb. Was Mr. Reggie anbetraf, mit seinem Dünkel und seinem lumpigen bisschen Geld, so konnte sie ihn von sich streifen wie ein Flöckchen Schmutz, und keine Sekunde mehr würde sie je wieder einen Gedanken an ihn verschwenden. Und seine blöde Postkarte würde sie in tausend Stücke reißen. Und wenn er sich ja noch einmal erdreisten sollte, dann würde sie ihn mit einem einzigen Blick der Verachtung messen, von dem er auf der Stelle eine Gänsehaut bekam. Das Gesicht der winzig kleinen Miss Edie wurde beträchtlich länger, und Gertie konnte aus ihrem gewitterschwarzen Blick ersehen, dass sie ganz einfach eine irre Wut hatte. Obschon sie es verbarg, das kleine Luder, denn jener Pfeil hatte ins Schwarze getroffen, mitten in ihre kleinliche Eifersucht. Sie beide wussten, dass sie etwas Höheres, etwas Besonderes war, aus einer anderen Sphäre, dass sie nicht zu ihnen gehörte, und dass es noch jemanden gab, der das ebenfalls wusste und sah, und das sollten sie jetzt erst einmal schlucken und verdauen. Edie setzte Baby Boardman auf für den Heimweg und Sissy verstaute den Ball und die Spaten und Eimerchen, und es war auch hohe Zeit, denn der Sandmann war schon unterwegs zu Master Boardman Junior, und Sissy sagte noch, dass die kleinen Äuglein ja auch schon ganz müde wären und dass wir jetzt brav in die Haia gehen müssten. Und Baby sah ja auch so allerliebst aus und lachte hell aus seinen fröhlichen Augen, und Sissy piekste ihm mit dem Finger in den dicken kleinen Bauch, und da machte Baby denn, ohne lange um Erlaubnis zu fragen, ein derartiges Bäuerlein, dass sein nagelneues Schlabberlätzchen ganz davon besabbelt war. Oh weh! Oh, das ist ja eine schöne Bescherung. Oh, jetzt hat er sich sein ganzes Lätzchen ruiniert. Der leichte Contretemps erforderte ihre Aufmerksamkeit, doch im Handumdrehen hatte sie das kleine Malheur wieder in Ordnung gebracht. Gertie erstickte einen gedämpften Ausruf und gab ein nervöses Husten von sich. Und Edie fragte, was ist denn los, und sie war drauf und dran, ihr patzig zu antworten, was nicht angebunden ist. Doch sie war stets eine Dame in ihrem Betragen. Und so ging sie mit vollendetem Takt darüber weg, indem sie einfach sagte, es wäre der Segen. Denn grad jetzt eben klang die Glocke vom Kirchturm über den stillen Strand herüber. Weil nämlich Kanonikus O'Hanlon oben vor dem Altar stand mit dem Velum, das Pater Conroy ihm um die Schultern gelegt hatte und den Segen erteilte. Das heilige Sakrament in den Händen. Wie ergreifend war doch die Szene dort im sich sammelnden Zwielicht. Der letzte blasse Schimmer über Erin, das ergreifende Geläut der Abendglocken, und zur selben Zeit flog eine Fledermaus aus dem efeubewachsenen Glockenturm durch die Dämmerung, hierhin, dorthin, mit dünnem, verlorenem Schrei. Und gleich würde der Laternenanzünder seine Runde antreten, an der Presbyterianerkirche vorbei und die schattige Tritonville Avenue entlang, wo die Liebespärchen gingen und die Laterne vor ihrem Fenster anzünden, an der Reggie Wiley immer sein Freilaufrad wendete, ganz wie sie es in dem Buch »Der Laternenanzünder« von Miss Cummins gelesen, der Verfasserin von Mabel Woggan und anderen Erzählungen. Denn Gertie hatte ihre Träume, von denen kein Mensch etwas wusste, und oftmals hatte die Schönheit der Poesie, so traurig in ihrer flüchtigen Lieblichkeit, ihre Augen mit stillen Tränen getrübt. Tränen darüber, dass die Jahre dahingingen für sie, eins um das andere. Aber wäre die eine Benachteiligung nicht, so brauchte sie keine Konkurrenz zu fürchten, das wusste sie, und das war ein Unfall gewesen, wie sie damals den Dirkie Hill heruntergekommen war, und sie versuchte es stets zu verbergen. Doch damit musste es jetzt ein Ende haben, das fühlte sie. Wenn sie jenes magische Locken in seinen Augen sah, dann konnte es kein Halten mehr geben für sie. Liebe lacht aller Hindernisse. Sie würde das große Opfer bringen. Ihr ganzes Streben würde sie daran setzen, seine Gedanken zu teilen. Teurer als die ganze Welt würde sie ihm sein und ihm seine Tage mit Glück vergolden. Dann war da noch die allwichtige Frage, und ums Leben gern hätte sie's gewusst, ob er wohl verheiratet war oder ein Witwer, der seine Frau verloren hatte? Vielleicht war es eine alte Flamme, der er nachtrauerte, aus alten, unwiederbringlichen Tagen. Sie würde ihn schon verstehen, dachte sie. Sie würde versuchen, ihn zu verstehen, weil Männer ja doch so anders waren. Die alte Liebe wartete mit kleinen, weißen, ausgestreckten Händen, mit blauen, flehenden Augen. Oh, mein Herz! Sie würde ihm folgen, ihrem Liebestraum, den Befehlen ihres Herzens, das ihr sagte, dass er ihr ein und alles war. Der einzige Mann in der Welt für sie, denn die Liebe war ein Führer, der nie irrte. Das allein zählte, nichts sonst. Komme, was wolle, sie würde wild sein, ungefesselt, frei. Kanonikus O'Hanlon stellte das gesegnete Sakrament zurück in das Tabernakel und der Chor sang Laudate Dominum Omnes Gentes und dann verschloss er die Tabernakeltür, weil der Segen vorbei war. Und Pater Conroy reichte ihm seinen Hut zum Aufsetzen und das Luder Edi fragte, ob sie nicht mitkäme. Aber da rief Jackie Caffrey laut, »Oh, guck doch mal da, Sissy!« Und sie blickten alle auf, ob das wohl Wetterleuchten wäre dort, aber Tommy sah es auch drüben über den Bäumen neben der Kirche, blau und dann grün und purpurn. »Es ist ein Feuerwerk«, sagte Sissy Caffrey. Und sie alle rannten hinunter zum Strand, um über die Häuser zu schauen und die Kirche, holter die Polter. Edie mit dem Kinderwagen und Baby Boardman darin. Sissy mit Tommy und Jackie an der Hand, damit sie nicht hinfielen beim Laufen. Gertie! The boys observe the latest thing in socks. They learn the time by looking at their clocks. Those girls, dear girls, those lovely seaside girls. Komm doch mit, es ist das Basarfeuerwerk. Gertie, komm schon, es ist Feuerwerk. Komm doch mit. They've diamond rings and dainty feet, golden hair from Regent Street, lace and grace and lots of face, those pretty little seaside girls. Doch Gertie war diamantenhart. Sie hatte nicht die Absicht, nach der beiden Pfeife zu tanzen. Wenn die wie die Irren rannten, dann konnte sie sitzen bleiben. Und so sagte sie, dass sie ganz gut sehen könnte von da, wo sie war. Die Augen, die auf sie geheftet waren, ließen ihre Pulse summen. Sie sah ihn einen Moment an und begegnete seinem Blick und ein Licht brach über sie herein. Weiß-heiße Leidenschaft war in jenem Gesicht. Leidenschaft so schweigend wie das Grab. Und diese Leidenschaft hatte sie zu der seinen gemacht. Endlich waren sie allein, ohne die anderen, die immer nur spähten und anzügliche Bemerkungen machten. Und sie wusste, er verdiente Vertrauen bis in den Tod, unerschütterlich. Ein echter, rechter Mann, ein Mann von unbeugsamer Ehre bis in die Fingerspitzen. Seine Hände und sein Gesicht arbeiteten, und bei diesem Anblick überlief sie ein Zittern. Sie lehnte sich weit zurück, um hinaufzublicken, wo das Feuerwerk war, und sie umschlang ihr Knie mit den Händen, damit sie nicht umfiel nach hinten beim Aufblicken, und es war ja auch niemand da, der hinsehen konnte, nur er und sie. Als sie nun ganz ihre anmutigen, schön geformten Beine enthüllte, geschmeidig weich und zart gerundet, und es war ihr, als höre sie das Klopfen seines Herzens, sein heiseres Atmen, denn sie wusste von der Leidenschaft solcher Männer, solch heißblütiger Männer, weil Bertha Sappel ihr einmal unter dem Siegel der Verschwiegenheit, und sie musste schwören, dass sie niemals von dem Herrn erzählt hatte, der zur Untermiete bei ihnen wohnte, aus dem Congested Districts Board, dass er sich Bilder ausgeschnitten hätte aus Zeitungen von diesen Serpentintänzerinnen und so welchen, die beim Tanzen die Beine ganz hoch schmissen, und sie sagte, er hätte dann immer etwas gar nicht Schönes gemacht, was sie sich wohl denken könnte, manchmal in seinem Bett. Aber dies hier war doch etwas ganz, ganz anderes, weil ja ein großer Unterschied dabei war, eben weil sie fast fühlen konnte, wie er ihr Gesicht zu dem Seinen hinüberzog. Und die erste schnelle heiße Berührung seiner schönen Lippen. Im Übrigen bekam man ja auch die Absolution, solange man nicht das andere tat, bevor man verheiratet war. Und eigentlich sollte es doch weibliche Priester geben, die verstanden, auch ohne, dass man ihnen lange erzählen musste. Und auch Sissy Caffrey hatte ja manchmal diese träumerische Art von träumerischem Blick in den Augen, so dass sie wohl ebenfalls... Ach du lieber Gott, und Winnie Rippington war ja wie versessen auf Schauspielerfotografien und außerdem war es wegen dem anderen, was da am Kommen war jetzt. Und Jackie Caffrey schrie, sie sollte doch gucken, da wäre schon wieder eine. Und sie lehnte sich zurück und die Strumpfbänder waren blau, richtig passend, wegen den Durchsichtigen. Und alle sahen sie hinauf und schrien, guck doch mal da. Und sie lehnte sich noch weiter zurück, um das Feuerwerk zu sehen, und etwas Seltsames flog herum durch die Luft, ein weiches Etwas, dunkel her und hin. Und sie sah eine lange Leuchtkugelröhre aufsteigen über den Bäumen, hoch, hoch hinauf, und in der gespannten Stille waren sie alle atemlos vor Erregung, wie sie da höher stieg und immer höher. Und sie musste sich weiter und immer weiter zurücklehnen, um ihr nachzusehen dort oben, hoch, hoch, außer Sichtweite fast, und ihr Gesicht ward von einer göttlichen, schier die Sinne benehmenden Röte überflutet vor lauter angestrengtem Zurücklehnen, und er konnte nun auch ihre anderen Sachen alle sehen. Die Kniehöschen aus Nanzuk, dem hautsympathischen Gewebe, die viel besser waren als die anderen Schlüpfer, die grünen für 4,11, weil sie nämlich weiß waren, und sie ließ ihn. Und sie sah, dass er sah, und dann stieg's so hoch, dass es einen Augenblick lang ganz außer Sicht geriet, und sie zitterte an allen Gliedern, weil sie so weit zurückgebeugt war, und er hatte freien Blick voll hoch hinauf über ihr Knie, so weit wie noch keiner, nicht einmal in der Schaukel oder beim Warten, und sie schämte sich nicht, und er ebenfalls nicht, in so unanständiger Weise so hinzusehen, weil er dem Anblick der wundervollen Enthüllung nicht zu widerstehen vermochte, die sich ihm halb bot, wie bei diesen Serpentintänzerinnen, die sich so unanständig aufführten vor zuguckenden Herren, und er sah weiter herüber und immer weiter. Sie hätte gern nach ihm geschrien. Erstickend fast, hätte gern die schneeigen, schlanken Arme ausgestreckt nach ihm, dass er käme, dass sie seine Lippen auf ihrer weißen Stirne fühlte, eines jungen Mädchens Liebesschrei, einen kleinen, unterdrückten Schrei, der sich ihr entrungen, jenen Schrei, der geklungen ist durch die Zeitalter alle. Und dann sprang eine Rakete hoch und schoss peng blind und oh! Dann barst die Leuchtkugelröhre auseinander und es war wie ein seufzendes O und alles schrie O und O in Verzückung und es ergoss sich daraus ein Strom goldregnender Haarfäden und sie schimmerten auseinander und ah, da waren's auf einmal lauter grünlich-tauige Sterne, die niederfielen mit güldenen O, so lebendig, O, so sanft, süß, sanft. Dann schmolz alles tauig dahin in der grauen Luft. Alles war still. Ah, und sie blickte hinüber zu ihm, als sie sich nun vorbeugte, schnell, mit einem rührenden kleinen Blick des kläglichen Protests, des scheuen Vorwurfs, unter dem er rot wurde wie ein Mädchen. Er hatte sich wieder zurückgelehnt an den Felsen hinter sich. Leopold Blum, denn er ist es, steht still, gebeugten Haupts vor jenen arglosen jungen Augen. Welch ein Unhold war er gewesen, wieder das alte Lied. Eine schöne, lautere Seele hatte ihn gerufen und wie hatte er, der Elende, geantwortet. Ein ganz gemeiner Kerl war er gewesen, ausgerechnet er. Aber es lag eine unendliche Fülle von Erbarmen in jenen Augen, und so winkte auch ihm wohl ein Wort der Verzeihung, selbst wenn er ein Sünder war und in die Irre gegangen und ruhelos gewandert. Würde ein Mädchen etwas weiter sagen? Nein, nein und tausendmal nein. Es war ihrer beider Geheimnis, einzig ihrs, die sie allein waren im verbergenden Dämmerlicht, und keiner war da, der es wusste oder erzählen konnte, außer der kleinen Fledermaus, die so sanft durch den Abend flog, her und hin, und kleine Fledermäuse, die plaudern nicht. Sissy Caffrey pfiff. Sie ahmte die Jungen auf dem Fußballplatz nach, bloß um zu zeigen, was sie alles auf dem Kasten hätte. Und dann schrie sie, Gertie, Gertie, wir gehen, komm doch mit. The boys observe the latest thing in socks. They learn the time by looking at their clocks. Gertie! Those girls, dear girls, those lovely seaside girls. Komm mit! Wir können von weiter oben noch sehen. Gertie, komm! Los! Komm mal mit! The hats fly off and at your feet falls golden hair from Regent Street. Rouge and puffs slip down the cuffs of pretty little seaside girls. Gertie hatte eine Idee. Eine der kleinen Listen der Liebe. Sie ließ ihre Hand in die Taschentuchtasche schlüpfen und nahm das Wattebäuschen heraus und winkte damit Antwort, natürlich ohne ihn aus den Augen zu lassen, und steckte es dann zurück. Ob er zu weit weg war, um zu... Sie erhob sich. War es der Abschied? Nein. Wohl musste sie gehen, doch sie würden sich wieder begegnen dort, und bis dahin würde sie davon träumen, morgen. Von ihrem Traum von gestern Abend. Sie reckte sich zu ihrer vollen Höhe auf, ihre Seelen trafen sich in einem letzten lang zögernden Blick, und die Augen, die ihr Herz erreichten, voll eines seltsamen Glanzes, hingen hingerissen an ihrem süßen, blumengleichen Gesicht. Sie schenkte ihm ein halbes Lächeln, blässlich, ein süßes, verzeihendes Lächeln, ein Lächeln, das den Tränen nahe war, und dann schieden sie. Langsam, ohne zurückzublicken, ging sie den unebenen Strand hinunter zu Sissy, zu Edie, zu Jackie und zu Tommy Caffrey, zu Klein Baby Birdman. Es war dunkler jetzt und es lagen Steine und Holzstücke auf dem Strand und schlüpfriger Seetang. Sie ging mit einer gewissen ruhigen Würde, die kennzeichnend für sie war, doch mit Achtsamkeit und sehr langsam, denn Gertie McDowell... Zu enge Schuhe? Nein, sie hinkt. Ach. Mr. Bloom sah ihr nach, wie sie davonhumpelte. Armes Mädchen. Deswegen also war sie auf dem Felsvorsprung sitzen geblieben, als die anderen einen Wettlauf machten. Dachte ich mir doch gleich, dass da irgendwas nicht stimmte. Ihrem Gesichtsausdruck nach. Sitzen gelassene Schönheit. Bei Frauen ist so ein Mangel gleich zehnfach schlimm. Aber macht sie gefällig. Bin ja bloß froh, dass ich's nicht gewusst habe, wie sie sich da produzierte. Trotzdem ein heißer kleiner Teufel. Würde sich bestimmt nicht lange zieren. Kriegt man direkt Neugier drauf, wie auf eine Nonne oder eine Negerin oder ein Mädchen mit Brille, die da so rübergeschielt hat. Lecker, lecker. Ist wahrscheinlich kurz vor ihren Tagen. Davon werden sie immer richtig aufgekratzt. Ich hab ganz schlimme Kopfschmerzen heute. Irgendwas in der Luft. Macht wohl der Mond. Aber wieso menstruieren dann nicht alle Frauen zur selben Zeit beim selben Mond? Hängt wahrscheinlich vom Zeitpunkt ab, wo sie geboren wurden. Oder sie starten alle zugleich, aber kommen dann aus dem Takt. Molly und Millie hatten ja manchmal zusammen. Egal jedenfalls, ich hab's gut erwischt. Kann verdammt froh sein, dass ich's nicht im Bad gemacht habe heute Morgen. Über ihrem Albernen am liebsten würde ich dich dafür bestrafen, Brief. Ersatz für das mit dem Tramschaffner heute Morgen. Und mit diesem Ganef McCoy, wie der mich aufgehalten hat mit seinem Quatsch. Engagement seiner Ehehälfte auf dem Land, der Koffer, eine Stimme wie eine Spitzhacke. Dankbar sein für kleine Glücksfügungen. War ja auch billig. Braucht nur drum zu fragen, dann hat man's. Weil die es selber brauchen. natürliche Begierde bei ihnen. In hellen Scharen kommen sie jeden Abend aus den Büros geströmt. Lieber etwas Zurückhaltung. Wenn man nicht will, wird's einem nachgeschmissen. Fangt sie lebendig. Oh, schade, dass sie sich nicht selber sehen können. Ein Traum von wohlgefülltem Strumpf. Wo war das doch? Ach ja, Mutterskopbilder in der Capel Street. Nur für Männer. Tom der Schnüffler. Willis Hut und was die Mädchen alles damit machten. Sind das nun echte Schnappschüsse von diesen Mädchen oder ist das alles bloß Schmuh? Macht bloß die Lingerie, tastet nach ihren Kurven in ihrem Déshabillé. Bringt sie auch dann in Fahrt, wenn sie... Also ich bin ganz sauber gekommen und hab mich vollgesaut. Und dann helfen sie sich auch liebend gerne beim Anziehen gegenseitig. Für das Opfer. Millie war richtig weg von Mollys neuer Bluse. Zuerst. Ziehen das alles bloß an, um es dann alles wieder ausziehen zu können. Molly. Der Grund auch, dass ich ihr die violetten Strumpfbänder gekauft habe. Wir ja ebenfalls. Die Krawatte, die er trug, seine pikfeinen Socken und die Hose mit den Aufschlägen. Er trug pikfeine Gamaschen, die haben mich gleich entflammt. Sein Hemd war frisch gewaschen unterm Tamtadam aus Samt. Ach, Teufelinnen sind sie, wenn's über sie kommt. Dunkles, teuflisches Aussehen. Molly hat mir ja oft erzählt, sie fühlt die Sachen an sich wie eine Zentnerlast. Kratz mir doch mal die Fußsohle. Oh ja, so. Oh, das tut gut. Spür's selber ja auch. Gut, mal Ruhe zu haben, ausnahmsweise. Möcht wissen, ob's schief ginge, wenn man mitkäme dann. In gewisser Beziehung wär's ja ohne Risiko. Lässt Milch umschlagen, Geigensaiten springen. Irgendwas, das auch Pflanzen welken im Garten, hab ich mal gelesen. Außerdem heißt's doch, wenn die Blume welkt, die eine sich angesteckt hat, dann ist die in Flittchen. Sind sie aber doch alle. Würde ja fast sagen, sie hat gespürt, dass ich in einem so ist, trifft man oft, was sich ebenso fühlt. Mochte sie mich eigentlich oder was? Hat irgendwas in mir gesehen? Möchte wohl wissen, was? Lieber noch mich nehmen, wie ich bin. Als wie so einen pomadigen Lyrikjüngling mit bärenfettiger Schmachtglocke über der Optik. Die Herren bei literarischen Arbeiten hilft. Sollte eigentlich mehr auf mein Äußeres achten in meinem Alter. Hab sie mich im Profil nicht sehen lassen. Trotzdem, man kann ja nie wissen. Hübsche Mädchen und hässliche Männer heiraten oft. Die Schöne und das Untier. Außerdem kann ich ja so nicht sein, wenn Molly... Den Hut hat sie extra abgenommen, um ihr Haar zu zeigen. Extra mit breitem Rand gekauft, das Gesicht zu verstecken, falls ihr mal jemand begegnet, der sie vielleicht kennt. Bücken sich dann oder haben einen Blumenstrauß dabei zum dran riechen? Haar riecht stark bei Geilheit. Also sowas Komisches, dass mir die Uhr stehen geblieben ist um 16:30? Staub, Haifischleber dran nehmen sie zum Reinigen. Könnte ich auch selber machen. Sparen. War das vielleicht gerade der Moment, wo er, sie, oh, er hat's in ihr, sie hat's geschafft. Oh. Mr. Bloom zog sich mit sorgsamer Hand das nasse Hemd zurecht. Mein Gott, dieser kleine, hinkende Teufel. Fühlt sich langsam doch kalt an und klamm. Die Nachwirkung nicht gerade angenehm. Trotzdem, irgendwie muss man's ja loswerden. Ihnen ist das egal. Fühlen sich gar noch gekitzelt. Gehen nach Hause zu lecker Brötchen und Breichen und sprechen das Nachtgebet mit den Kleinen. Na schön sollen sie doch. Aber wenn man so eine mal gesehen hat, wie sie ist, dann ist man bedient. Alles bloß Theater. Kommen ohne Bühnentechnik nicht aus. Schminke, Kostüm, Stellung, Musik. Wie sie die Taktik wechseln, wenn es nicht so läuft, wie sie es mögen. Fragen einen, ob man gern Champignons isst. Bloß weil sie mal einen Herrn gekannt haben, welcher. Oder fragen einen, wie sich wohl jemand rausreden würde, wenn er sich's anders überlegt hat und aufhört. Der erste Kuss, da liegt der Hase im Pfeffer. Das ist der entscheidende Moment. Irgendwas im Innern macht zack. Da werden sie weich. Man merkt's ihnen am Blick an, ganz heimlich und leise. Die ersten Gedanken sind die besten. Die vergessen sie nie, bis an ihr Lebensende. Molly, wie Leutnant Malvi sie unter der maurischen Mauer küsste, bei den Gärten. Mit 15, hat sie mir erzählt. Aber ihre Brüste waren schon entwickelt. Schlief dann ein. Nach dem Glencree-Dinner war das, wie wir heimfuhren. Herr Federbettenberg knirschte mit den Zähnen im Schlaf. Der Lord Mayor hatte ebenfalls ein Auge auf sie. Val Dillon, Apoplektiker. Da ist sie jetzt unten bei den anderen wegen dem Feuerwerk. Hat sich nicht umgesehen, wie sie den Strand runterging. Die Genugtuung wollte sie denn doch nicht geben. Die Mädchen, ja die Mädchen, ja die reizenden Mädchen vom Strand. Schöne Augen hatte sie, so klar. Das Weiße im Auge ist es. Das bringt das raus. Gar nicht so sehr die Pupille. Ob sie eigentlich gewusst hat, was ich? Aber klar doch. Wie eine Katze außer Sprungweite eines Hundes. Frauen. Nie sieht man sie auf einer Bank sitzen, an der das frisch gestrichen hängt. Haben Augen am ganzen Leibe. Sehen unterm Bett nach, was gar nicht da ist. Wollen partout die große Angst erleben. Scharf wie Nadeln sind sie. Mein Gott, bin ich nass. Teufel noch eins, das kann man wohl sagen. Die schwellende Rundung ihrer Wade. Durchsichtige Strümpfe bis zum Reißen gespannt. Nicht wie dies alte Frauenzimmer heute. A.E. Zerknitterte Strümpfe. Oder die in der Grafton Street. Weiß, Manometer, dickhaxige Trine. Eine Rakete mit Funkenfeuersatz barst, versprühte in knatterndem Pfeilregen. Und Sissy und Tommy liefen hinaus, sich's ansehen, und Edie mit dem Kinderwagen hinterher, und dann Gertie, jenseits der Felsenbiegung. Ab sie wohl. Pass auf, pass auf. Da, sieh doch. Jetzt hat sie sich umgesehen. Hat eine Zwiebel gerochen. Schätzchen, ich sah dein. Ich hab dein Ganzes. Mein Gott. Hat mir aber gut getan, jedenfalls. War ja total fertig nach der Sache bei Kiernan, Dignam. Für die Erleichterung Dank. Steht im Hamlet das. Mein Gott, es war aber auch alles beisammen. Erregung. Wie sie sich zurücklehnte, habe ich richtig einen Schmerz gespürt, hinten auf der Zunge. Da kann einen glatt ja der Schwindel packen. Ganz recht hatte der. Hätte aber auch leichten, viel blöderen Narren aus mir machen können. Wenn ich sie irgendwie angequatscht hätte stattdessen, dann will ich dir alles erzählen. Trotzdem war so etwas wie Sprache zwischen uns. Mensch, ob sie etwa... Nein, Gertie wurde sie gerufen. Könnte aber auch ein falscher Name sein, so wie meiner, und die Adresse Dorfins Barn bloß vorgeschützt. Ihr Mädchenname war Jemina Brown und wohnte bei der Mutter in Irishtown. Also diese Nässe ist ja doch sehr unangenehm. Geliebt. Naja, die Vorhaut ist nicht wieder drüber. Lieber losmachen. Aua. Also mit meiner Uhr. Das war doch sehr merkwürdig. Armbanduhren gehen immer falsch. Möchte wohl wissen, ob es da irgendeinen magnetischen Einfluss gibt, den man ausstrahlt. Weil das war doch genau um die Zeit, wo er... Ja, würde mir ohne weiteres einleuchten. Die Magnetnadel zeigt einem, was in der Sonne so passiert, den Sternen. Bloß ein kleines Stückchen Eisenstahl. Braucht bloß eine, ihr Magnetchen hinzuhalten. Komm, komm und schwupp. So ist das mit Mann und Frau. Magnet und Eisen. Warte mal. Ja, das ist ihr Parfüm. Deswegen also hat sie mit der Hand gewinkt. Ich lass dir das hier, dass du denkst an mich, wenn ich fort bin, hier auf dem Kissen. Was ist es denn? Heliotrop? Nee, Hyazinthe. Rosen, glaube ich. So ein Duft also gefiel ihr. Auch so eine mysteriöse Sache. Wieso habe ich's eigentlich erst jetzt gerochen? Hat seine Zeit gebraucht, um zu kommen. Ganz wie sie selber. Langsam, aber sicher. Wahrscheinlich Millionen und Abermillionen von winzigen Teilchen herübergeweht. Ja, so wird's sein. Zum Beispiel die Gewürzinseln, die Singalesen heute Morgen, die riecht man auf Meilen Entfernung. Und ich weiß auch, was das ist. Ist wie ein feiner Schleier oder ein Gewebe, was sie über der ganzen Haut haben. So fein wie die Spinnweben im, wie heißt das doch? Altweibersommer. Und die spinnen sie fortwährend aus sich heraus. So fein wie nur was. Regenbogenfarben, ohne was davon zu wissen. Hängt an allem, was sie auszieht. Strumpffersen, warmer Schuh, Korsett, Schlüpfer, kleines Schlenkern und aus sind sie. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Manche Frauen zum Beispiel verjagen einen damit, wenn sie ihre Periode haben. Braucht bloß mal näher ranzugehen. Haben dann einen Gestank an sich, dass man glatt einen Hut dran aufhängen könnte. Wonach? Eingelegte Heringe, die schlecht geworden sind, oder? Bäh. Bitte den Rasen nicht betreten. Vielleicht riechen wir ja auch nach Mann für sie. Mr. Bloom steckte die Nase, in den, Ausschnitt seiner Weste. Mandeln oder? Nein, Zitrone ist's. Ah nein, das ist die Seife. Oh, da fällt mir ein, das Toilettwasser. Nie wieder hingegangen und die Seife nicht bezahlt. Hab keine Lust, Flaschen zu tragen wie die alte Hexe heute Morgen. Heinz hätte mir die 3 Schilling auch wiedergeben können. Hätte Macher erwähnen können, bloß um ihn zu erinnern. Ich. Trotzdem, wenn er den Artikel bringt. 2.9. Schlechte Meinung wird er von mir haben. Morgen mal vorbeischauen. Wie viel bin ich Ihnen schuldig? 3.9? 2.9, Sir. Aha. Könnte ihn abhalten, das nächste Mal Kredit zu geben. Auf die Art verliert man bloß seine Kunden. Wirtschaften zum Beispiel. Da lässt so ein Kerl eine Riesenrechnung auflaufen auf der Schiefertafel und verdrückt sich dann durch die Hintergassen irgendwo anders hin. Da ist wieder dieser vornehme Herr, der schon mal vorbeiging, hereingeweht von der Bucht. Ist bloß einmal rum und zurück. Immer zum Essen wieder zu Hause. Sieht wohl gestärkt aus. Hat ein gutes Abendbrot intus. Freut sich jetzt der Natur. Händchen falten nach den Mahlzeiten. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte. Hat bestimmt irgendwo ein kleines Bankkonto. Staatsbeamtenpöstchen. Wenn ich jetzt hinter ihm hergehe, bringt ihn das in Verlegenheit. Wie mich heute, diese Zeitungsjungen. Trotzdem lernt man was draus. Uns selber sehen, wie uns andere sehen. Solange sich keine Frauen mokieren über einen, was macht das schon? Auf die Art kriegt man's raus. Frag dich doch jetzt mal, wer er ist. Der geheimnisvolle Mann am Strand. Titbit-Preisgeschichte von Mr. Leopold Bloom. Honorar in Höhe von 1 Guinea pro Spalte. Fühl mich müd jetzt. Soll ich aufstehen? Wart noch. Hat doch die ganze Männlichkeit aus mir gesogen, die kleine Hexe. Flrrr! Was ist das, was da rumfliegt? Eine Schwalbe? Fledermaus wahrscheinlich. Hält mich für einen Baum, so blind. Haben denn Vögel keinen Geruchssinn? Metempsychose. Sie glaubten, man könnte in einen Baum verwandelt werden vor Kummer. Trauerweide. Frrr, da ist es wieder. Lustiges Kerlchen. Möchte wissen, wo es wohnt. Im Glockenturm da oben. Sehr wahrscheinlich. Hängt an den Haxen im Duft der Heiligkeit. Die Glocke hat's verschreckt, nehme ich an. Scheint vorbei zu sein, die Messe jetzt. Konnte sie alle hören dabei. Bitte für uns und bitte für uns und bitte für uns. Guter Einfall, die Wiederholung. Bei Annoncen genauso. Kauft bei uns und kauft bei uns. Ja, da ist Licht jetzt im Haus des Priesters. Frrrr. Wer weiß, wonach die immer so rumfliegen. Insekten? Die Biene letzte Woche, die ins Zimmer kam, spielte mit ihrem Schatten an der Decke. Könnte vielleicht die gewesen sein, die mich gestochen hatte. Kam mal wieder vorbei, um nachzusehen. Vögel ebenfalls. Man kriegt nie raus, was sie sagen. Wie unser Alltagsgeschwätz. Und er sagt und sie sagt. Nerven müssen die wahrhaftig haben, um übers Meer und zurückzufliegen. Kommen bestimmt massenhaft in Stürmen um und Telegraphendrähten. Fürchterliches Leben haben auch die Seeleute. Große Ungeheuer von Ozeanriesen tappen dahin in der Dunkelheit, brüllen wie Seekühe. Fork abballach. Weg da aus dem Weg, verdammt nochmal. Andere in kleinen Schiffchen. Segel bloß wie ein Stück Taschentuch. Rumgeschubst wie ein Knochen beim Leichenschmaus, wenn die Sturmeswinde wehen. Auch verheiratet. Manchmal jahrelang weg, irgendwo am Ende der Welt. Das heißt am Ende natürlich nicht, weil die Erde ja rund ist. Eine Frau in jedem Hafen, sagen sie. Die hat ganz schön was zu schlucken, wenn sie sich dran hält, bis Johnny mal wieder heimgetrudelt kommt. Wenn er überhaupt je. Beschnuppern jeden hinterletzten Hafen. Wie können die bloß das Meer lieben? Tun sie aber. Der Anker wird gelichtet und absegelt er mit einem Skapulia oder einer Medaille um, die ihm Glück bringen soll. Eine verlorene lange Kerzenrakete wanderte vom Myros Bazaar zum Himmel empor, zugunsten des Fonds für Mercer's Hospital und platzte im Niedersinken und streute einen Schwarm von, bis auf einen weißen, violetten Sternen aus. Sie schwebten, fielen, sie schwanden. Schäferstunde, Stunde der Umarmung, Stunde des Stelligeins. Von Haus zu Haus ging mit seinem immer willkommenen zweimaligen Klopfen der 9-Uhr-Postbote, am Gürtel Glühwürmchens Lämplein, das hier und da durch die Lorbeerhecken flimmerte. Und unter den 5 jungen Bäumen entflammte ein hoch erhobener Zündstock die Laterne bei Leahy's Terrace. Und an verhängten, erleuchteten Fenstern, an gleichen Gärten vorüber, ging eine schrille Stimme und schrie und klagte: Evening Telegraph Abendausgabe, Ergebnisse des Goldpokalrennens. Und aus der Tür von Dignams Haus kam ein Knabe gelaufen und rief. Flatternd flog die Fledermaus, flog hierhin, dorthin. Weit draußen kroch die kommende Brandung über die Sande, grau. Der Horth rüstete sich zum Schlummer, müde der langen Tage, der Njam-Njam-Rhododendren, denn er war alt, und fühlte froh den Nachtwind sich erheben und zausen sein Farnenfell. Da lag er, ein rotes Auge nur schlaflos geöffnet, mit tiefem und langsamem Atem, Schlummer schwer, doch wach. Und fern, auf der Kiesbank, blinkte vor Anker das Leuchtschiff, zublinselnd Mr. Bloom. Lieber nicht kleben bleiben hier die ganze Nacht, wie eine Napfschnecke. Dieses Wetter macht einen ganz rammdösig. Muss schon auf 9 zugehen, dem Licht nach. Also dann mal nach Hause. Zu spät schon für Lea, die Lilie von Killarney. Nein, könnte noch auf sein. Beim Hospital vorbei mal reinschauen. Hoffe, sie hat's überstanden. War ein langer Tag heute für mich. Martha, das Bad, die Beerdigung, Haus der Schlüssel, Museum mit den Göttinnen, Daedalus Gesang. Dann dieser Schreihals bei Barney Kiernan. Dem hab ich's ganz schön gegeben. Besoffene Prahlhänse. Was ich über seinen Gott gesagt hab, das saß. War aber ein Fehler, zurückzuschlagen, oder? Nein. Sollten nach Hause gehen und sich selber auslachen. Müssen sich immer in Gesellschaft vorlaufen lassen. Angst, allein zu sein, wie Kinder von 2 Jahren. Angenommen mal, er hätte mich getroffen. Man muss das auch mal so rumsehen. Nicht so schlimm dann. Vielleicht wollte er mir gar nicht mal wehtun. Israel soll leben, 3-mal hoch. 3-mal hoch die Schwägerin mit ihren 3 Giftzähnen im Maul, mit der er sich rumtrieb. Genauso eine Schönheit wie er, derselbe Stil. Besonders reizend als Gast zu einer Tasse Tee. Die Schwester der Frau des wilden Mannes von Borneo ist soeben in der Stadt eingetroffen. Das muss man sich mal bildlich vorstellen, so am frühen Morgen, auf Tuchfühlung. Jeder nach seinem Geschmack, wie Morris sagte, als er die Kuh küsste. Aber bei Dignams dann, das gab den Rest. Trauerhäuser sind so deprimierend, weil man nie weiß. Jedenfalls, sie braucht das Geld. Muss bei den schottischen Witwen vorbei, wie ich versprochen habe. Komischer Name. Setzt als selbstverständlich voraus, dass wir zuerst ins Gras beißen. Diese Witwe am Montag, war's nicht bei Kramer vom Haus, die mich so ansah, hat gerade den armen Mann begraben, kommt aber verheißungsvoll voran mit der Versicherungsprämie. Ihr Witwenschärflein, naja, was soll sie denn anders auch machen? Muss sich ja irgendwie durchlavieren. Witwe kann ich auf den Tod nicht vertragen. Sehen so verloren aus. Geträumt letzte Nacht? Moment, irgendwas ganz Wirres. Sie hatte rote Puschen an, türkische, trug die Hosen. Na, wird sie wohl auch. Ob ich sie mögen würde im Pyjama? Verdammt schwer zu sagen. Nanette ist weg, Postboot. Nähe Holyhead wohl jetzt. Muss unbedingt die Annonce von Keys unter Dach und Fach bringen. Heinz und Crawford bearbeiten. Unterrock für Molly. Sie hat was reinzustecken. Was ist denn das da? Könnte Geld sein. Mr. Bloom bückte sich und wandte ein Blatt Papier um auf dem Strand. Er brachte es nah an seine Augen und suchte es zu erkennen. Ein Brief? Nein, kann's nicht lesen. Lieber gehen. Lieber. Bin's müde, mich zu bewegen. Seite aus einem alten Schreibheft. All diese Löcher und Kiesel, wer könnte sie zählen? Man weiß nie, was man findet. Flasche mit der Geschichte eines Schatzes drin, von einem Wrack geworfen. Paketpost. Kinder wollen immerzu Sachen ins Meer schmeißen. Vertrauen, lass dein Brot übers Wasser fahren. Was ist das? Stückchen Stock. Ah, hat mich das Frauenzimmer fertig gemacht. Doch nicht mehr so jung. Ob sie morgen wieder herkommt? Warten auf sie irgendwo, für immer. Muss ja wiederkommen. Mörder tun das auch. Soll ich eine Botschaft schreiben für sie? Könnte bleiben. Aber was? Ich. Irgendein Plattfuß tritt dann drauf am Morgen. Hat keinen Sinn. Oder wird weggewaschen. Flut reicht bis hier, eine Pfütze neben ihrem Fuß. Bück mich. Seh mein Gesicht drin, dunkler Spiegel. Atme ich drauf, wellt er sich. Die ganzen Felsen hier vor Linien und Schrammen und Buchstaben. Ach, diese Durchsichtigen. Außerdem haben sie keine Ahnung, was das für eine Bedeutung ist, die in den anderen Welten. Ich hab dich einen bösen Jungen genannt, weil ich von den... Bin ein... Kein Platz. Lieber sein lassen. Mr. Bloom tilgte die Buchstaben mit langsamem Schuh. Hoffnungslose Sache. Sand. Nichts wächst darauf. Alles vergeht. Ach, du süßes Ding, ich hab dein ganzes kleines Mädchen weiß rauf. Hab ich sehen können. Hab den schmutzigen Stützgürtel, hab ich. Hat mich lieben lassen, klebrig. Wir zwei beiden Bösen. Grace Darling hat sie ihn für halb nach vier. Wir für das Bett mit ihm zig Hosen, Spitzenunterwäsche. Für Raoul, für was für ein Parfüm. Deine Frau, schwarzes Haar, unter dem schwellenden Senorita junge Augen. Malve, mollig. Die Jahre Träume kehren wieder. Jeden hinterletzten Agendas hat mir matt hier mich. Ohnmächtig lieben mich. Zeigte mir ihr nächstes Jahr in Unterhöschen. Kehren wir dir ihr nächstes. Nichts. Next year. Eine Fledermaus flog hier, dorthin, her. Fern, weit im Grau schlug eine Glocke an. Mr. Bloom mit offenem Mund, den linken Schuh zur Seite unter Sand, lehnte, atmete. Bloß grad ein paar. Die Uhr auf dem Kaminsims im Haus des Priesters Guck gurrte. Und Kanonikus O'Hanlon und Pater Conroy und Hochwürden John Hughes S.J. nahmen Tee zu sich und Sodabrot und Butter und gebackene Hammelkoteletts mit Ketchup und sprachen dabei über... Denn es war ein kleiner Kanarienvogel, der aus seinem Häuschen kam, um die Zeit anzusagen, was Gertie McDowell damals gleich bemerkt hatte, als sie dort gewesen war. Denn sie war nicht auf den Kopf gefallen in solchen Dingen. Das war sie beileibe nicht, Gertie McDowell. Und sie hatte auch sofort bemerkt, der fremde Herr, der auf dem Felsen saß und herschaute, der war... The boys observe. The later thing in socks, they learn the time by looking at their clocks. Gertie! Those girls, dear girls, those lovely seaside girls. Gertie, komm schon! Komm mal mit! They've diamond rings and dainty feet, golden hair from Regent Street, lace and grace and lots of face, those pretty little seaside girls. Ulysses, Hörspiel in 18 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce, aus dem Englischen von Hans Wollschläger, Kapitel 13, Nausikaa. Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Buhlert. Die Rollen und ihre Sprecher: Erzählerin Corinna Harfuch, Songs Manfred Zapatka, Gertie McDowell, Anna Thalbach, Leopold Blum, Dietmar Bär, Sissy Caffrey, Jacqueline McCauley. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012.